Hallo, herzlich willkommen zum Uncast. Und heute ist was ganz Besonderes passiert noch. Ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Erstmal machen wir die unwichtigeren Sachen. Ne? Was für eine Folgennummer haben wir eigentlich hier? 57. 57. So, okay. Und eben gehört. Hallo Mo. Hallo Rio. Ja, Leute, was viele leckere Sachen wieder, ne? So mit Sandwich und so, ne? Mhm. Allerdings, viele Süßigkeiten. Genau. Oh ja, sehr viele Süßigkeiten. Ja, also ich würde sagen, wir fangen gleich hier an. Oh, ich muss mal hier die Themen noch aktualisieren. So. Wir haben nämlich ja gerade eben kurz vor der Sendung noch ein paar Themen zusammengestaucht, weil eben dieses eine spezielle doch ziemlich, ja, sagen wir mal, Erklärungsbedarf hat, ja, was das soll. Was anderes ist noch passiert, bevor wir zu dem Thema kommen, Ice Cream Sandwich ist auf dem Nexus S jetzt entdeckt worden, ja, und man glaubt es kaum, also erstmal Nexus S mit Ice Cream Sandwich ist schon mal sehr lobenswert, ja, also man geht davon aus, dass das auch kein Fake war, sondern dass es echt war. Allerdings die Bilder, also wenn ihr da jetzt Bilder sehen wollt, ich habe den Artikel zwar verlinkt, aber naja, bei den Bildern ist alles ja ausgeschwärzt eigentlich. Man sieht eigentlich gar nichts mehr. Das ist sehr schlimm. Super. Ja, aus Angst natürlich derjenige, der das jetzt hier geleakt hat, ja, wie es jetzt so schön heißt. Der hat dann natürlich tierisch Angst, dass es rauskommt, von wem das ist, ja. Deswegen hat er zum Beispiel die Kernel-Nummer noch rausretuschiert, weil da könnten zum Beispiel Rückschlüsse gezogen werden, welche Gruppe von Leuten eben diese Kernel-Version bekommen haben und so weiter und so weiter. Also ganz schlimm. Aber dann bleibt halt eben auch nicht viel übrig. Das Einzige, was man sehen kann, ist, dass das Design, ja, wie ich übrigens vermutet habe, nicht wie Honeycomb aussieht, ja. Weil es eben gar nicht möglich ist, diese Honeycomb-Oberfläche 1:1, wie sie jetzt ist, eben umzusetzen auf ein Telefon. Ja. Was natürlich nicht heißt, dass dieses Ice Cream Sandwich, wenn es an einem Tablet benutzt wird, dass das dann automatisch in eine andere Ansicht reinschaltet. Ja. Das kann ja durchaus sein, ja, dass dann eben, je nachdem, was für ein Gerät benutzt wird, die eine Oberfläche oder die andere Oberfläche kommt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Ich glaube, es gibt eine einheitliche Oberfläche und die sieht jedenfalls nicht so aus wie dieses Honeycomb, sondern ja, eigentlich eher schon wie das Gingerbread, muss man ganz klar sagen. Einige scheinen da auch sehr enttäuscht zu sein deswegen. Finde ich überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, ich hatte ja mit dem Honeycomb schon ein bisschen rumprobiert und ja, so richtig grün wurde ich mit dem Teil nicht. Hat auch nicht mal viel mit Android zu tun gehabt, muss ich auch sagen. Vielleicht hat sich das jetzt ein bisschen angenähert wieder bei den Tablets und dann werden wir mal schauen, wie das wird. Mhm. Es gibt ja ein Gerät, was ja prädestiniert dazu ist, Ice Cream Sandwich tatsächlich zu verwenden. Mhm. Nämlich das Padfone. Das Padfone ist ja, das ist eine Entwicklung von Asus. Und das besteht aus einem Telefon, welches man in ein Tablet-Gehäuse, was eigentlich nur noch ein Gehäuse und ein Display ist, einsteckt. Mhm. Und mehr oder weniger die Hardware des Telefons als Tablet-Hardware verwendet. Mhm. Und da ist jetzt ganz offiziell rausgekommen, da kommt definitiv Sandwich drauf. Nein. Und da, denke ich mal, wird man es sehen, ob es jetzt wirklich zwei unterschiedliche Ansichten gibt. Also noch besser wird man es nicht sehen können. Ja, genau. Ah, ich meine, das ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Ich habe schon Bilder davon gesehen. Ja. Sieht ganz interessant aus. Also man kann sich das so vorstellen, das ist ein Tablet und allerdings ohne eben den Prozessor etc. Und man macht quasi dann hinten so eine Klappe auf und dann tut man das Telefon rein. Klappe zu und dann hoffe ich, dass sie das Problem mit der Hitze geregelt haben. Schon schmort nämlich da innen drin das Telefon weg. Ja. Also offiziell ist ja Ende des Jahres Termin und ich denke, bis dahin werden die ein oder anderen Problemchen schon im Griff sein. Ja. Oder hoffe ich. Ja. Nicht denke ich, hoffe ich. Ja. Gut, letzte Woche gab es auch wieder jede Menge Tontauben schießen von Apple. was Patente und Copyright betrifft. Unter anderem haben sie einen Verkaufsstopp erwirkt für das Samsung-Tablet, das 10.1 in Deutschland. Was allerdings Mediamarkt nicht abschreckt und eben seit 13. August das Galaxy Tab 10.1 trotzdem verkauft. Also wer es haben will, es gibt's zu kaufen. Ja, Five of Apple. Es gibt es zu kaufen und ich habe auch schon im Internet klare Ansagen gehört, nachdem Apple genau das jetzt versucht hat zu verhindern, dass jetzt viele Leute gerade zum Trotz jetzt dieses Pad kaufen wollten, wurde eigentlich ein anderes, beziehungsweise sogar ein paar Leute haben das tatsächlich so gepostet. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, das weiß niemand. Statt eines iPads eben jetzt ein Samsung Galaxy Tab 10.1 holen. Selbst schuld. Ich meine, irgendwie kann man sich seinen Ruf ja komplett kaputt machen. Und Apple macht das ganz gut bisher. Ja, konsequent über die ganzen Jahre hinweg haben sie ihren Namen kaputt gemacht und jetzt. Ja, jetzt setzen sie im Ganzen eben noch eine drauf mit diesen unglaublichen Sachen hier. Und wer jetzt sagt, unverständnisvoll, wie, die haben den Namen kaputt gemacht, die haben doch einen super Namen drin bekommen. Nee, die haben einen super Namen bekommen im Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ja, für Analysten, also wer Aktien kaufen will, der kann das gerne tun. Das ist eine kluge Entscheidung, ja, oder war zumindest immer eine kluge Entscheidung. Ja. Aber sage ich mal, wer moralisch vertretbare Produkte haben will, der sollte vielleicht auch mal woanders gucken. Okay, Ich muss noch was dazu, ja. oder ich möchte gerne noch was dazu Ja. sagen. Ich meine, es ist ja mit diesen vielen, vielen Klagereien, muss man ja regelrecht schon Angst haben, eins zu kaufen. Weil, muss man vorstellen, ich kaufe mir so ein Gerät und muss immer mit der Angst leben, dass ich vielleicht aus Versehen irgendwas tue, was nicht ganz legal ist und dann verklagt werde von Apple. Ja gut, ich meine, das Ich ist meine, selbst manchmal passieren ja auch da Dinge unbewusst, die man jetzt ja. nicht böse gemeint hat. Oder wo man gar nicht dran gedacht hat, dass sowas vielleicht eventuell nicht in Ordnung wäre. Und wenn die aber so schnell sind, immer gleich alles zu verklagen, dann muss ich doch Angst haben, so ein Gerät überhaupt zu benutzen. Nee, ich glaube, das musst du andersrum sehen. Ich glaube, das ist so, dass sie genau deswegen machen, damit du kein anderes Gerät kaufst, ja, weil nämlich dann zumindest die Firmen davon abhalten, solche Geräte herzustellen, weil die dann nämlich immer Angst haben müssen, von Apple sofort verklagt zu werden. Der Witz ist ja, dass das Zoom auch im Fadenkreuz von Apple ja jetzt steht. Und zwar, weil es rechteckig ist. Ja, das ist kein Witz, ja, es ist rechteckig und deswegen sagt Apple, das wäre zu ähnlich dem iPad. Stellen eigentlich das Motorola Zoom mit dem iPad auch auf eine Stufe. Das sollten Sie sich vielleicht mal überlegen, ob das auch so marktstrategisch ganz gut war, weil damit sagen Sie nämlich ganz klipp und klar, hier, das Motorola Zoom ist mindestens so gut wie das Apple iPad. Ja? Weil Sie genau das nämlich als angegeben haben, eben als Grund für einen etwaigen Verkaufsstopp des Motorola Zoom, dass es eben ja wie das iPad ist. Ja. Gut, sehr Naja, schön. da wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Genau, das macht auch Samsung klar. Das wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich habe das so schön getitelt: Abgerechnet wird zum Schluss. Denn Samsung spielt da nicht einfach nur auf Zeit, sondern im Gegenteil, die beeilen sich ganz, ganz schnell und sagen auch klipp und klar, dass sie ihr geistiges Eigentum ebenfalls schützen wollen gegenüber solchen Übergriffen von Apple. Ja. Und sie haben auch gesagt, dass sie alle Mittel in Bewegung setzen werden, alle Hebel in Bewegung setzen werden, um eben ihren intellektuelles Eigentum, ja, durchzusetzen gegen solche Firmen. Ja. Und sie bedauern eben auch die Entscheidung des Gerichts in Deutschland. Das ist natürlich auch mal wieder ein Armutszeugnis für unsere Gerichtsbarkeit in Deutschland, dass sowas überhaupt möglich ist, das in erster Instanz durchzukriegen, weil das ist ja absolut lachhaft, das ist lächerlich. Und es wird sicherlich jetzt auch demnächst aufgehoben werden wieder. Vermutlich hat auch deswegen Mediamarkt gesagt, ja gut, wir verkaufen es trotzdem. Mediamarkt argumentiert übrigens auch so, dass sie das Gerät ja sowieso verkaufen können, weil der Verkaufsstopp trifft ja Samsung als Hersteller, nicht aber die Geschäfte, die schon eben Bestände haben, die die eben schon bekommen haben, die dürfen die weiter abverkaufen. Nur eben Samsung darf keine neue Bestellungen mehr liefern, vorerst. Aber vielleicht, je nachdem, wie der Run jetzt auf dieses Samsung Galaxy Tab sein wird, gibt es vielleicht ja schon wieder Nachschub, weil eben dann ein anderes Gerichtsurteil bereits wieder besteht. Das war nämlich hier mit einer so Verfügung gestoppt worden und gegen eine Verfügung kann man relativ schnell eben Einspruch einlegen, kann dann eben dagegen losschießen. Ja. Und könnte zwar bis zu 4 Wochen dauern, aber ja, vielleicht hat MediaMarkt genug gekauft, genug Geräte. Das wollen wir mal hoffen. Genau. Ja, also Samsung macht das klipp und klar, mit denen ist nicht zu spaßen und sie haben die Geschütze aufgefahren. Google hat auch in einem Posting klar gemacht, ja, dass sie die Mittel haben, um Android zu schützen und das war noch vor dem, was heute passiert ist, dieser Eintrag, also da kommen wir dann noch dazu. Google hat es klar gemacht, wir haben Mittel, um Android zu schützen und sie werden sie auch benutzen. So sieht es aus. Ja. Auch Google hat die Schnauze jetzt endgültig voll, macht ernst. Und ich kann es nur verstehen. Es ist zwar Google sehr hoch anzurechnen, dass sie bisher immer schön brav hier den Guten gespielt haben, ja, und immer versucht haben, diesen Blödsinn mit den Patenten auszuweichen und solche Patentrolle nicht noch weiter zu reizen. Aber irgendwann ist natürlich auch Schluss. Und Google hat natürlich da wohl auch jetzt gelernt, dass es so eben auf Dauer nicht weitergehen kann und hat eben jetzt da in einem Posting wieder mal klar gemacht, dass es so eben nicht geht. Ja, das kann man so eben nicht machen. Ja, also. So sieht es aus. Und ja, was hatten Sie im Einzelnen vielleicht doch noch mal ganz kurz, was haben die im Einzelnen gesagt? Moment mal, jetzt muss ich hier mal gerade so. Und zwar, dass sie eben die Werte von Android schützen werden. Ja. Und dazu sind sie also sehr entschlossen. Und dass sie eben hier nicht andere Wettbewerber mit komischen Patentansprüchen da irgendwie Land gewinnen lassen werden. Also, sie haben auch klar gemacht, dass eventuell auch andere Firmen, die eben davon betroffen sind, auf Rückendeckung von Google hoffen kann. Auch das wurde klar gemacht, dass also die anderen Firmen nicht allein dastehen, sondern dass Google dafür sorgen wird, dass keine Firma Angst haben muss, ein Google-Gerät zu bauen. Das ist auch gut so. Ja, so sieht's aus. Würde ich auch sagen. Weil das ist ja genau das, was diese Firmen Apple und Microsoft eben jetzt aufbauen wollen, so eine Mauer der Angst gegenüber den anderen Herstellern, die dann eben eher zweimal überlegen, ob sie ein Android-Gerät bauen oder nicht. Es ist die pure Verzweiflung, denn die Marktanteile rinnen davon. Ja, über 50% Marktanteil hat Android bereits bei den Smartphones und das bedeutet, dass der Rest, der ganze Rest, ja, unter Firmen wie BlackBerry, Apple und Microsoft und Nokia so ausgemacht wird. Und 50% ist bereits Android. Da kann ich nur sagen, kein Wunder, dass die jetzt hier so solche Geschütze auffahren und mit letztem verzweifelnden Versuch starten, hier Android in die Schranken zu weisen. Das sind Angriffe einfach unter der Gürtellinie und es ist unschön, ja, Ja. aber das ist halt eben nun mal die heutige Wirtschaft. Es wird alles benutzt, um anderen kaputt zu machen, egal wie. Und ja, das Mittel der Patentpolka ist halt ein sehr, sag ich mal, neues, ein aktuelles und Ja. junges. Und es nimmt aber inzwischen wirklich absolut überhand. Das hat also mit Krieg schon nichts mehr zu tun. Das ist schon Worldwide War, ja. Also ich muss auch sagen, ja, Auf dem amerikanischen Podcast von Android Central habe ich mal gehört, dass sich da jemand, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in der Sendung, dass die Anwender sich da nicht aufzuregen brauchen, ja, die Benutzer und die Käufer. Das wird alles anders da geregelt. Am Schluss wird ein fetter reicher Sack einem anderen fetten reichen Sack Geld überweisen und dann geht alles ganz normal weiter. Ja, wegen den Patenten. Ne? Ich bin froh, dass Google es offenbar nicht so sieht, ja, und vorhat jedenfalls kein Geld zu überweisen, sondern den Kampf aufzunehmen, zu führen und den anderen Firmen auch zu zeigen, ihr wollt unser System kaputt machen, zieht euch warm an. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich schon zu viel verraten, ja, aber wir machen jetzt erstmal weiter, denn du hast nämlich noch die letzte Woche ja, eine kleine Sensation erlebt, ja. Ja? Hint, ne? Sensation, ne? Ja, HTC hat mit dem Rollout begonnen für das HTC Sensation und das Tablet, das HTC Flyer mit Android 2.3.4, also Gingerbread in der neuesten Variante. Und muss sagen, mit viel Freude habe ich das begrüßt, weil Gerät ist erheblich schneller geworden wieder. Das Gerät ist stabiler geworden, also die Wehwehchen scheinen auf einmal verschwunden zu sein. Ja, es ist energiesparender geworden. Ja, das ist auch also ein sehr, sehr schöner Punkt, weil das hat ja unwahrscheinlich Energie gefressen. Und zwei Dinge noch: mit 234 kommt ja der Videochat, den wir ja schon erfolgreich ausprobiert haben. Finde ich absolut klasse. Und was ich auch noch begrüße, die Möglichkeit, jetzt Screenshots zu machen. Das ist, glaube ich, auch Funktionalität von 234. Hat eigentlich mit dem HTC selbst, glaube ich, nichts zu tun. Und finde ich gut, weil man kann wirklich mal hingehen, kann sagen, so, zack, das ist mein Screenshot, guck da, Ah, da, das da, mit dem da. Screenshot ist interessant. Wie funktioniert das bei dir? Mit der Power-Taste und der Home-Taste gleichzeitig. Oh. Da macht er ein Foto und legt es dann ganz normal im Fotoverzeichnis ab. Okay, mit der Power-Taste und Power-Taste und Home-Taste Home-Taste, okay. gleichzeitig. Also man muss wirklich genau gleichzeitig, sonst schaltet man das Gerät eigentlich nur aus. Also ich muss so ein bisschen probieren, es muss hundertprozentig gleichzeitig sein und dann hört man auch das berühmte Fotografiergeräusch, also dieses angebliche Schließen der, ja, wir wissen ja, was gemeint ist. Der Verschlusskappe. Ja, genau. Ja, Der Verschlussmechanismus. ja, Und mein Gott, hey, wir haben schon so lange digitale Geräte, dass man schon gar nicht mehr wissen, wie die Sachen heißen. genau, diesen Verschlussgeräusch, das gibt's ja nur noch digital, Das macht man ja nur, dass man weiß, dass das Foto funktioniert hat. ja. Ja, Man genau. kann sich genauso gut ein oder sowas machen. Oder ein Furzgeräusch. Nein, also ich muss sagen, das Update wurde relativ schnell draufgetickert, over the air. Aber muss sagen, also viele, wo jetzt sagen, ah, ich hab's noch nicht, der Rollout geht peu à peu. Ich hatte zufälliges Glück, weil ich manuell auf Update gegangen bin. Anscheinend hatte kurz vorher der Rollout begonnen. Und habe mir das mehr oder weniger jetzt abgegriffen und konnte somit, sag ich mal, als einer der, ja, der ersten möchte ich nicht sagen, aber einer der frühen Update-Genießer. Ja, da hast du aber Glück gehabt, ne? Das hat dich gefreut, ja. Ja, es gibt einige HTC Sensation-Besitzer, die haben es noch nicht. Ja. Vor allen Dingen die Leute, die ein gebrandetes von Vodafone haben, die können noch ein bisschen warten. Ja, leider. Ja. So leid man es tut, Ich aber da wird wahrscheinlich wieder Vodafone erstmal ein bisschen anpassen wollen. fühl da mit denen, ja. Das ist echt schlimm. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich habe ja bewusst es nicht gekauft. Das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich mir das Sensation gekauft habe, war die gebrandete Version inzwischen schon 120 Euro billiger Wow. als die ungebrandete Fassung. Also es wurde schon von den Leuten für 400 noch was Euro verschleudert. Gebraucht halt, ja. Oder ja, nicht nur. Es gab auch der ein oder andere Anbieter, der so für 450, 460 Kann man das Euro nicht mehr verkaufen die können? gebrandete Version verkauft hat. Ja, klar. Die unbranded, die lag ja so um die 560. Inzwischen ist auch wieder ein bisschen gefallen, aber okay. Das wusste ich ja, damit muss man in dem Fall leben. Ja, logisch. Ja, ärgerlich halt für die, aber der Grund war ja genau das. dass ich ein ungebrandetes Gerät haben möchte, weil ich halt eben dann die Updates direkt von HTC bekomme und mir keine Gedanken über irgendwelche Anbieter wie Vodafone oder so machen muss. Hm, okay. Ja. Neuer Autospezialist im Orangenhautdesign. Was meinst du denn damit? Was ich damit meine. Also, Samsung hat ja ein neues Gerät angekündigt, das X-Cover oder XC-Over, aber ich meine, das heißt X-Cover, welches auch demnächst im Oktober auf den Markt schlittern soll. Und das ist tatsächlich ein Outdoor-Gerät, das nach IP67 Spritzwasser geschützt ist. Ist leider vom Display her ein bisschen kleiner als das Defy. Ist aber, wie gesagt, ist ein Samsung. Okay. Kommt also nur mit einem 3,6 Zoll Display daher. Die Ausstattung vom Prozessor ist auch nicht so hoch, liegt bei 800 MHz. Oh, warum? Warum Samsung? Warum? Warum sie 800 MHz machen? Ja. Ich habe da so meinen Hintergedanken. Das ist ja ein Outdoor-Gerät. Und wir wissen ja, dass die Nutzung von diesen Geräten draußen sehr viel Akkulast benötigt. Mhm. Und ich vermute, dass diese spartanische Ausstattung genau deswegen so gewählt ist, um mehr Akkuleistung bringen zu können und längere Bereitschaftszeiten. Aber das ist so, ich wär durchaus bereit, ein Outdoor-Handy zu kaufen. Ja, das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Ja, ich bin beim Geocachen immer unterwegs, bei Wind, Regen, Wasser, Schnee, Eis, überall. Ja. Und da mache ich mir immer Gedanken um mein Handy, das dabei ist, auch wenn es gut geschützt in einer Tasche ist. Ja, okay, gut, aber trotzdem, ja, wenn ich beim Überqueren eines Flusses mit der Hand drüber hangeln, ja, was da alles gibt, was wir alles machen beim Geocachen, ja, das ist nicht mehr normal. Dann machst du gleich mal plupp. Ja, aber dann machst du plupp. Dann hast du verloren. Dann ist es hin. Genau, ich falle ins Wasser und dann ist es hin, ja. Wobei ich dir sage, es ist nicht unbedingt hin. Ja, also gut, ich habe jetzt schon so oft gelesen, dass wenn du ein Gerät, was wirklich komplett nass geworden ist, ja, wenn du das trocknest über lange Zeit, also richtig, richtig lang trocknen lässt, dann kann es passieren, dass überhaupt kein Defekt auftaucht. Ja, klar, okay, aber ehrlich gesagt, da habe ich keine Lust, das auszuprobieren. Natürlich, wer will das schon? Und so viel Zeit habe ich auch nicht für das Trocknen zu lassen. Ja, ich brauche es ja jede Minute, ja, ich bin ja süchtig, ja. Was ich auch ein bisschen witzig fand, das hat auch eine Frontcam. Warte mal, ganz kurz, lass ich gerade ausreden. Also ich würde mir das Outdoor-Handy ja schon kaufen, aber ich will auch eine gewisse Leistung haben. Ja? Also heutzutage ein Handy, ein Android-Handy unter 1 GHz rauszubringen, okay, dass es kein Dual-Core sein muss, sehe ich ja noch ein. Wobei auch das ist schon wieder eine Sache, wenn man bedenkt, 2-Jahres-Vertrag, es muss eigentlich schon ein Dual-Core heutzutage sein. Ja? Mhm. Jetzt mit einem 800 MHz Gerät, ich kann es nicht nachvollziehen. Schade. Wieder ein Outdoor-Gerät, das ich mir nicht kaufen werde, weil es einfach zu wenig Leistung hat. Aber du wolltest noch was sagen? Ja, ich fand es relativ witzig. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast von dem Link, welchen ich da mit dabei habe. Nee. Es sind ja zwei Links. Den zweiten Link müsstest du mal anklicken. Mhm. Da ist ein Bild drin mit dem Gerät, das wirklich vollkommen in die Kacke gefallen ist. Jetzt übertrieben. Es ist wahrscheinlich Erde, keine Kacke, aber okay. Und wenn ich dann lese, es ist eine Frontcam drin, ich glaube nicht, dass man da noch irgendwas beim Videochat erkennen kann. Weil die Kamera ist ja relativ klein und ich glaube nicht, dass da was rüberkommt. Da siehst du, hey Mo, dein Gesicht ist ja so schmutzig. Ja, okay, gut. Das ist natürlich vielleicht auch nicht unbedingt das, was man outdoor-mäßig dann machen sollte. Ne? So im Berg, am Seil hängen. Die Garmin-Geräte, die haben ja schon einiges erlebt von uns. Ja. Das ist ja auch schon vollkommen im Prabbel gefallen. Oh ja, auf jeden Fall. Dann habe ich das einfach unter dem Wasserhahn abgewaschen. Da kann man das auch machen, das ist ja auch Spritzwasser geschützt. Genau. Das war schon sehr, sehr notwendig. Ja. Und grandios stoßgesichert. Ja. Also trotzdem, dass ich mit meinen Geräten ja extrem vorsichtig und gut immer umgehe, ist es auch schon mal auf einem harten Asphalt gelandet, von einer nicht unbedeutenden Höhe. Ja. Weil, naja, da geht's halt rund, ja. Geocaching ist voller Körpereinsatz und da wird auch voller Einsatz von den Geräten verlangt, die man dabei hat, ne? Liebe Zuhörer, bitte Rio nicht nachmachen, ja? Nein, Was er hier nein. so erzählt mit, was weiß ich, Klettern auf 354.000 Meter hohe Schornsteine und so. Oh Mann. Ja, aber das wäre es ja mit dem Auto-Handy so Berg, dann mit einer Hand festhalten und dann Front-Facing-Video-Chat machen. Ja. Guck mal, wo ich bin. Ja. Ja, leider hast du ein Problem wahrscheinlich dabei, dass kein Funkturm in der Nähe ist. Ja, das mag sein, Nicht mal ja. empfangen. Okay, naja gut, okay. Was haben wir noch? Was? Und jetzt sind es 4 Herzen. Ach so, du meinst bestimmt wegen Quad-Core. Yes, Baby. Ich glaube, wir haben schon mal gesprochen über die Firma Meizu. Eine Firma, die auch was Plagiate betrifft, nicht ganz aus den Medien weggelassen wurde. Meinst du? Meizu, Meizu, Meizu, Meizu, Maizu, was weiß ich, zu, Tür zu. Nee. Die wollen jetzt wirklich hingehen und bringen ein Quad-Core-Gerät auf den Markt. Ja. Und wollen damit, sag ich mal, neue Wege gehen. Also sie wollen von dem Thema Plagiate weg. Und ihr eigenes, sag ich mal, Top-Reihen produzieren. Und das Ganze soll, wie gesagt, losgehen mit einem Quad-Core, der, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Ende des Jahres sogar schon auf dem Markt erscheinen soll. Gut. Ja, genau, habe ich auch gesagt. Oh Gott. Ich war auch What gespannt, that? ob sie Leider das. gibt es noch nicht viele Rahmendaten. Also es gibt so 4 Zoll, 32 Gigabyte, 16 GB Variante, aber so wirklich genaue Angaben gibt es nicht. Also ob die das halten können, das kann ich mir jetzt echt nicht so ganz vorstellen. Also diesen Liefertermin für einen Quad-Core, ne? Das kann ich mir so nicht ganz vorstellen. Es klingt auf jeden Fall, da steht sogar, ach, eben habe ich die Zeile wieder gefunden, da steht sogar bis Ende September. Das wäre ja schon nächsten Monat. Ja, eben, ne? Also das werden wir auf jeden Fall verfolgen, weil ich finde schon durchaus interessant, Quad-Core-mäßig was zu machen. Vor allen Dingen, was mich auch interessiert, dann, wie schnell dann die Akkus leer sind und was für Leistungen das Gerät dann bringt. Weil es ist zwar dann toll, dass man Quad-Core hat, was alles kann, aber wenn das Akku nach einer Stunde leer gezogen ist, wird es unbrauchbar. Okay. Übertrieben jetzt. Okay. Aber auf jeden Fall ein Thema, was man verfolgen muss. Wer weiß, ich meine, es wäre nicht der erste Anbieter, der aus dem Nirvana kommt und Dinge aufstellt, wo einem einfach niederhauen. Denken wir mal an Arcos. Ja, sicher, aber ich meine, es muss ja hier erstmal ein Quad-Core-Prozessor serienmäßig lieferbar sein, ja. Und das ist ja schon mal ein großes Thema, ob die da in Stückzahlen einfach so lieferbar sind, zumal ja für Ende des Jahres auch Google wohl sein Nexus Prime oder wie das auch immer heißen wird, rausbringen wird. Und das sollte ja auch ein Quad-Core sein. Und ja, die brauchen ja dann auch einige Stückzahlen. Ne? Also ich bin nur ein bisschen skeptisch wegen dem Termin. Ja. Ja, vor allen Dingen Ende September. Ja. Dann, Also. wie gesagt, wir beobachten es Genau. mal und wir haben schon mal gelacht und dann kam doch was Gut, raus. Denk klar. mal an Dann. das allererste Tablet, was halbwegs brauchbare Resultate gebracht hat, ne? Das Ja, Arcos klar. 10.1. Na Hat gut. auch keiner glauben können am Anfang, vor allem Gut. nicht zu diesem Preis. Und es kam zu diesem Preis. Gaming Cloud hast du noch in der EU. Oh ja, genau. Eins von meinen kleinen Lieblingsthemen. Ich hatte ja schon vor einigen Sendungen das Thema gehabt, OnLive. Und da hatten wir auch lang drüber gesprochen, was die Verfügbarkeit von OnLive betrifft, insbesondere in der EU. Und es wird jetzt ernst. Also am 22. September startet OnLive in UK mit dem bekannten Dienst, den man schon aus den USA kennt, mit OnLive und entsprechenden Clients für nicht nur für PC, sondern auch für iOS und Android. Und das wird hochinteressant. Also wenn die jetzt in UK starten, bin ich mir sicher, wird es nicht mehr so lange dauern, bis sie dann auch in Deutschland kommen, weil wir sind ja dann schon in der EU drin und die schlimmsten Hürden sind ja dann überwunden und dann geht es eigentlich nur noch um Sprachbarrieren. Ja. Die kann man relativ einfach lösen. Ja gut, du weißt, UK und EU sind dann doch noch manchmal so ein bisschen weiter, als man eigentlich denkt. Sie gehören zwar dazu, aber irgendwie ja doch nicht so. Ne? Du sprichst von der USK oder was? Nein. Von der unfreiwilligen von, Selbstkontrolle? Nein, von UK, ja, also von United Kingdom. Ja. Ah. Ja? Nein, also es ist, wie gesagt, ich finde es sehr interessant, vor allen Dingen auch das Spieleangebot, was dabei ist, ist noch nicht so wahnsinnig groß. Aber es sind gute Spiele und ich finde es halt immer nach wie vor faszinierend. Man braucht nichts zu installieren, man braucht nichts downzuladen und man kann solche Hammerspiele dann auch noch über sein Tablet zum Beispiel spielen. Und ich denke, dass so ein bisschen Mafia oder Borderlands oder vielleicht sogar noch irgendein Rollenspiel über das Tablet ist bestimmt funny. Werden wir mal sehen. Bin mal gespannt, wie das sein könnte. Also für die Leute, die jetzt noch nicht wissen, was Cloud Gaming ist, die Prozessorleistung, die zum Spielen verwendet wird, ist nicht vom Gerät zu leisten, sondern wird von denen ihren Server bereitgestellt. Es werden nur die entsprechenden Informationsdaten übermittelt, das heißt Bild wird übermittelt und die Steuerung zurück. Mehr ist es kurz schmerzlos gesagt nicht. Und wenn ihr jetzt skeptisch seid, dass es funktioniert ohne Probleme, dann seid ihr mit mir im gleichen Boot. Ich habe da immer noch meine Bedenken. Ja, ja, ich meine, die sind aber sehr erfolgreich. Ich meine, wenn das gar nicht gehen würde, warum sind die dann so erfolgreich? Wo sind sie erfolgreich? Das ist die Frage. In den USA zum Beispiel sind sie sehr erfolgreich. Sie tun erweitern, sie tun expandieren. Ja. Das würden sie ja nicht tun, wenn das Ganze nicht funktionieren würde. Schauen wir mal, wie erfolgreich die sind in UK, wenn sie mit normalen Datenraten zu tun haben, nicht mit T1-Anschlüssen von den Amerikanern. Da bin ich mal gespannt. Naja, also Rio, jetzt wirst du aber unfair. Ne? Ja, da können sie jetzt auch sagen, ach, 1 GB Speicher, ach Quatsch, sowas wird es nie geben, das braucht keiner. Nee, ich habe nicht gesagt, dass es nicht geben wird, aber es sind einfach Probleme zu lösen, die meines Wissens nach noch nicht gelöst sind. Also mit Fastpass oder wie das bei den einzelnen Anbietern heißt, bei Telekom 1&1 heißt es, glaube ich, Fastpass, möge das zwar einigermaßen funktionieren für einige Spiele, ja, allerdings nicht für alle Spiele. Und wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel Gamer versuchen, jede Millisekunde aus ihrem PC für die Datenübertragung rauszuholen, Netzwerkkarten kaufen, die teurer sind als der ganze PC, nur damit sie 1 Millisekunden Ping schneller kriegen, ja, dann ist das schon die Frage, inwiefern das für Gamer tauglich ist. Ich glaube auch nicht, dass jetzt der absolute Hammer-Gamer die wirkliche Zielgruppe ist. Glaube ich nicht. Ich denke, die Zielgruppe ist der gelegentlich Gamer, ja, der halt eben nicht jedes Spiel kaufen will. Das ist auch das Ziel von denen. Man mietet sich eigentlich mehr oder weniger nur die Games. Na gut. Tja. Also vor allen Dingen finde ich es auch nicht schlecht, wenn einer sagt, okay, ich probiere es mal eine gewisse Zeit aus, ob mir das Spiel überhaupt gefällt. Das finde ich auch ganz toll. Da muss man sich nicht kaufen und dann die Ecke gewinnt, scheiße. Du weißt ja, was Cloud-Service betrifft, bin ich ganz groß dabei, finde ich super cool, ja. Auch wenn viele Leute sehr skeptisch sind, immer mit der Cloud, die wollen immer alles besitzen daheim, ja. Und sei es nur eine CD oder eine Diskette, aber sie brauchen irgendwas in der Hand, ja. Wo sie an die Wand pfeffern können, wenn das nichts taugt und so. Ja, da kenne ich jemand. Da kenne ich jemand, der auch Joysticks killt anmacht. Aber ich habe mir das abgewöhnt, dass ich physische Sachen hier in der Wohnung haben muss, sondern ich habe alles. Kann ich bezeugen. Er hat immer noch dieselbe Tastatur wie vor 2 Jahren. Ja, genau. Aber ich habe eben, hat er jede Woche eine neue. Der Cloud eben auch meine Sachen abgelegt. Nur es muss halt funktionieren und da bin ich skeptisch. Ja, da habe ich schon schlechte Erfahrung gemacht, sagen wir so. Ich möchte mal eine Geschichte loswerden an die Leute, die Rio natürlich nicht privat kennen. Aber ich habe das schon erlebt, dass das ist schon einige Jahre her, beim Tippen irgendwas nicht geklappt hatte. Und da hat Rio die Tastatur genommen und hat sie so dermaßen auf die Tischkante drauf geknallt, dass sämtliche Tasten durch den Raum geflogen sind. Ich bin doch nicht das German Angry Computer Kid, ja, das musst du verwechseln, ja. Da kann ich mich doch genauer erinnern. Das ist aber schon einige Jahre her. Ja, Mann, oh Mann. Ja, das ist wirklich ein. Also ich kann mich ja kaum noch dran erinnern. Habe ich das wirklich getan? Ja. Uiuiui. Das habe ich Ja, wohl ja. verdrängt. Das habe ich verdrängt. Ja. Jetzt, ja, bin ich ganz ruhig. Ja, versuche den Altruismus zu leben. Und ja. Ja, aber für die Leute, die wahnsinnig Außer. freaky unterwegs sind und Autos kaufen wollen, habe ich noch was Tolles. Ja, mach mal. Echt? Ja, mach. Und zwar, ich fand es irgendwie witzig und mich hat es irgendwie umgehauen, auch wenn ich den Dienst eigentlich nicht so mag. Also jeder von uns kennt ja AutoScout24, wo man sich wunderbar Fahrzeuge, sag ich mal, angucken und kaufen kann. Und die haben jetzt eine Funktion eingebaut, die ist recht witzig. Man kann ein Auto, was einem unterwegs gefällt, einfach fotografieren. Ja, wie die Musik bei Shazam. Also man kann einfach fotografieren und bekommt dann vergleichbare Fahrzeuge Mann. aus der Verkaufsliste angezeigt. Das finde ich Hammer. Oh so, das Auto gefällt mir, klick! Und dann siehst du, ah, das gibt es für 5 Euro, für 8,24 Euro, für 12,20 Euro. Nein. Also ich fand es klasse. Also ich finde die Idee gut. Es ist wieder mal ein Beispiel, was man alles so Tolles mit dem Handy machen kann. Und auch wenn ich AutoScout24 nicht ganz so mag, ist es dennoch eine verdammt gute Idee. Und ich soll damit weitermachen. Okay. Ja, gut, warum nicht, ja? Ja, apropos Altruismus, ja, das hört bei mir dann auf, wenn es eben hier mit den Patenten losgeht. Und wir hatten es ja jetzt am Anfang schon gesagt, habe ich mich ja schon tierisch aufgeregt. Ja, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, ne? Und Google hat hier noch eins draufgesetzt. Ja, Google hat noch eins draufgesetzt. Sie haben ja nicht nur in dem Blogposting dann klar gemacht, ja, dass sie Android mit allen Mitteln, die sie haben, verteidigen werden und dass sie auch die Mittel haben die gesagt, ja. Sondern die haben heute was getan. Nochmal herzlichen Dank an Markus Weidner, ja, der hat mich da angechattet und hat mir das gleich gesagt und dann konnte ich noch schnell ein bisschen recherchieren, damit es heute in die Sendung kommt, weil das ist ein Hammer, ja. Vor ein paar Stunden ist es erst passiert. Google hat Motorolas Mobilfunksparte gekauft. Wumm. Ich Das meine. ist also schon allein Motorola. Man darf nicht vergessen, die Mobilfunksparte von Motorola, das ist ein Mercedes unter den Autos, ja. Ja, Also wir genau. reden hier nicht von der billig 0815 Kleinsparte, so wie bei Nein. Siemens, sondern das ist ein Hammer. Das ist Genau. eigentlich ist das Motorola, wenn man es genau nimmt. Genau. Und es ist allerdings so, ich muss jetzt gleich am Anfang sagen, es wird garantiert Zuschriften geben, deswegen. Ja, ich denke auch, man muss da erstmal abwarten, was die Wettbewerbsbehörde sagt in den USA, ob sie den Kauf genehmigen. Aber wenn das genehmigt wird, dann steht das relativ fest, also steht fest, ja, Google hat quasi hier alles perfekt gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das die Wettbewerbsbehörde genehmigt. Schauen wir mal. Angesichts dessen, dass Google ja noch überhaupt gar keine Hardware verkauft hat bisher, sehe ich eigentlich jetzt weniger Probleme darin, weil sie dadurch in der Hardware keine marktbeherrschende Stellung bekommen würden. Im Gegenteil, ja. Zwar hat Motorola ja jetzt durch dass das mit Android erfolgreich waren, hat es sehr gut getan und die Mobilfunksparte ist sehr gewachsen bei denen. Dennoch darf man nicht vergessen, dass die mal eine ganze Zeit lang also am seidenen Faden gehangen hat, diese Mobilfunksparte, ja, und fast von Motorola eingestellt worden wäre, wenn Android nicht als Retter hergekommen wäre, ja, und ermöglicht hätte, dass sie eben dieses System benutzen und damit eine Renaissance erlebt haben, in den USA vor allem. Da war auf einmal von dem Todeskandidaten Motorola auf einmal das Droid eingeschlagen wie eine Bombe. Ja? Und da war dann schon einiges los. Und das hat die gerettet sozusagen. Also, wenn sie jetzt Motorola die Mobilfunksparte kaufen würden, hätte jetzt Google keine marktbeherrschende Stellung im Hardware-Bereich, so Firmen wie Samsung, ja, oder so sind da durchaus mit vertreten und da ist also keine Rede davon, dass jetzt der Hardware-Markt von Google kontrolliert worden wäre. Also, aber das ist auch nicht das Problem jetzt erstmal. Was oder das Thema, was das Thema ist und vermutlich einer der Hauptgründe, warum Google diesen Schritt, der übrigens 12,4 Milliarden Dollar gekostet hat, ja, oder waren 12,5, ist egal, es sind ja Peanuts, ja, so 100 Millionen sind ja Peanuts. Und ich denke, dass das deswegen war, um das auch das riesige Patentpaket zu besitzen, das Motorola hat. Das ist nämlich gigantisch. Das sind nicht nur Patente dabei, die jetzt die Geräte betreffen, ja, sondern auch einige Patente in dieser Sparte, die auch die Netztechnik betreffen. Zwar ist die Netztechnik, soweit ich weiß, eine eigenständige Sparte, ja, bei Motorola und die wurde nicht verkauft, meines Wissens nach. Ja. Kann mich da aber auch täuschen, weil es hieß nämlich in den Originalmeldungen, Motorola Mobility. Und da könnte das natürlich dazugehören. Ich weiß nicht genau, wie das aufgeteilt ist. Dennoch berühren da auf jeden Fall einige Patente die Netztechnik von 3G-Netzwerken zum Beispiel, so dass letztendlich es zu einer grotesken Situation kommen kann. Microsoft bekommt ja Geld für jedes verkaufte Android-Handy mit Exchange-Client, wie zum Beispiel HTC. Und Apple, ja, ich weiß nicht, ob die das wollen oder ob die einfach nur Android vernichten wollen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde Apple ja auch Geld bekommen, wenn sie so Patentstreitigkeiten gewinnen würden. Stattdessen könnte es jetzt andersherum sein, dass nämlich Apple und Microsoft, na gut, Microsoft wahrscheinlich nicht, aber Apple und Firmen, die Microsoft-Geräte verkaufen mit Windows Phone 7, eben jetzt dann auch an Google zahlen müssen. Für die Lizenzen nämlich und dürfen sie die Geräte nicht mehr weiter verkaufen. Ja, also grotesk, grotesk. Und ich hab schon geschrieben, das ist halt das Resultat, wenn man einen schlafenden Hund, ja, weckt, wenn man ihm brutal in den Hintern tritt, ja, und dann muss man damit rechnen, dass der irgendwann auch zurückbeißt. Und Google hat offenbar sich entschieden, das jetzt zu tun. Und aua, ich kann nur sagen, ja, Bad Boys, what you gonna do when they come for you? Ja. Tja, tut mir. Also irgendwie kann einem Apple jetzt schon leid tun. Ja. Weil mit dieser Power, die sich Google jetzt gerade heute einverleibt hat, mit den Patenten und so weiter, da muss ich schon sagen, wenn sich Apple gedacht hat, dass es leichtes Spiel haben mit Google und dass dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, ein fetter Firmenboss zum anderen fetten Firmenboss mit Geld geht und dann läuft alles wieder wunderbar, dann hat sich Apple wohl getäuscht. Google hat anscheinend keine Lust zu zahlen. Stattdessen kaufen sie lieber für 12,4 Milliarden Dollar sich genug Power, um Apple zu zeigen, wo, um es mal hier lokal auszudrücken, der Battle der Most holt, den Most holt, ja. Bleibt der Name gleich? Bleibt Motorola bestehen oder heißt es zufällig in Zukunft Goglarola oder so? Oder Kuglerola? Nein, also Das ist doch ganz witzig, oder? der offizielle Blog-Eintrag im Official Google Blog, der sagt also, dass Motorolas Mobilfunksparte quasi unabhängig bleibt. Ja, das bedeutet also normal, es werden die Geräte nach wie vor unter Motorola verkauft, nur dass eben jetzt Motorola dann eben, ja, Ausschließlich Android haben Google ist, genau. wir. Ja, ist eine komische Situation, weil eigentlich ist ja Motorola eine Firma und die wird ja weiterhin existieren. Motorola besteht ja nicht nur aus Mobilfunktelefonen. Ja? Und trotzdem wird wahrscheinlich der Name dann weiter benutzt für Handys von Google. Die heißen dann aber auch Motorola. Man kann natürlich spekulieren, ob dann ein spezielles Google-Telefon mal rauskommt, Das würde endlich. sich anbieten, also so Würde eine sich Art anbieten. Motorola Nexus oder so. Ja, genau, dass dann vielleicht dann endlich mal Google Nexus heißt oder so. Ja, das G-Phone, das man eigentlich schon immer erwartet hatte, ja, und nie gekommen ist, das wird es dann vielleicht irgendwann mal geben, jetzt wo Google dann auch Hardware Ja, irgendwann produziert, ist ne? gut gesagt. Ich denke, wenn das wirklich über den Tisch geht, und dann wird es sehr flott passieren. Wir kennen ja Google, also die warten Oh nicht ja, so lange. die sind schnell, ja. Die sind wirklich schnell und dann kommt ruckzuck, kommt da ein Google Phone raus. Wobei, ich meine, du sagst ja selber, es ist nicht die Intention, das zu tun, ist ja, da geht es ja eigentlich um die Patente. Ich weiß es nur Und nicht jetzt nicht genau. unbedingt sich Das ist nur eine Spekulation von da, mir. ja, es ist eine Spekulation. Aber ich denke schon, dass das im Vordergrund ist, die Patente, dass die im Vordergrund Ja, liegen. ne. Man könnte, man, ja, bitte. Ein Google-Gerät dann rauszubringen, ist aber doch, sage ich mal, die Konsequenz daraus. Die wären ja bescheuert, wenn sie es nicht machen würden. Genau. Ganz interessant war, in dem Google-Blogpost, vom Official Google-Blog, da steht auch ein Hinweis drauf drin, dass sie das, warum sie das gemacht haben. Deswegen habe ich das daraus abgeleitet, deswegen habe ich da spekuliert darauf, dass es deswegen auch ist, also einer der Hauptgründe zumindest. Und zwar haben die klipp und klar gesagt, dass der Kauf von Motorola, ja, das Google-Patentportfolio, ja, verstärken wird und sie dazu in der Lage bringt, ja, Android besser zu schützen vor den, wie könnte man das besser übersetzen, anti-competitive, ja, vor die Drohungen eben von Microsoft, Apple und anderen Firmen eben abzuwehren, beziehungsweise eben Android dafür zu schützen. Und das zeigt ja eigentlich ganz klar, das ist übrigens ein Posting von Larry Page, vom CEO persönlich von Google, dass eben hier auch, so macht er weiter, eine rosige Zukunft für Android angebrochen ist und dass das eben Android also richtig auflädt an Energie sozusagen. Und hier in eine starke Position bringt und dass es auch einen großen Wert für die Aktionäre hat, hat er auch nochmal betont unten. Also Google macht ernst. Google greift in diesem Blogpost Larry Page direkt auch Microsoft und Apple an, ja, denen hier wettbewerbsverzerrende Methoden vorgeworfen wird. Und ich bin froh, dass Google so eine Firma und Larry Page das ganz klipp und klar sagen, weil normalerweise ist das immer alles nur so politischer Hickhack, keiner traut sich wirklich was zu sagen, ja. Google nennt die Schuldigen beim Namen, und auch wenn das vielleicht noch Konsequenzen haben wird, da wird bestimmt auch noch eine Klage kommen. Deswegen, aber die haben da keine Angst davor und das sind die Momente, ja, sage ich mal, wo ich wirklich sage, ich mag keine großen Firmen, die so mächtig sind, ja, ja, also dass sie so viel Macht haben, auch wie Google, das mag ich eigentlich nicht ganz so. Aber hier in diesem Fall, ja, das ist einer dieser wenigen Fälle, wo ich froh bin, dass Google genug Power hat, um solche Patenttrolle abzuwehren, ja, und in die Schranken zu weisen. Das finde ich richtig und also ich bin gespannt und ich hoffe, dass das knallharte Resultate dann bringt. Jetzt, dieser Kauf. Harte Worte von Rio. Harte Worte. Also ich denke, wir müssen das jetzt auch mal verfolgen. Als allererstes muss jetzt mal die Hürde überwunden werden, dass das Ganze wirklich auch, sage ich mal, einen Stempel bekommt. Und dann werden wir das natürlich verfolgen. Und ich denke mal, dass sich die Nachrichten wahrscheinlich dann täglich überschlagen werden. Ach, das wird schon morgen anfangen, denke ich. Bin mal gespannt auf die Stellungnahmen von Apple und Microsoft. Bin mal Ja, gespannt. Apple wird das sagen, was sie immer sagen. Also wir haben das tollste Design, wir haben das beste Produkt und deswegen sind wir auch unangreifbar. Ja, genau. Dann würde ich so ein Blatt Papier mit 50% Share hochhalten, ja. Ja, so 15% Share würde ich dann Ja, und hochhalten, Google so. ist doch nur böse und die tun doch bloß Daten klauen und Genau. also das übliche Gelaber, die üblichen Angriffspunkte. Also, man muss sagen, Leute, ist es ja schon fast schlimm, aber in letzter Zeit, besonders in letzter Zeit, hacken wir sehr stark auf Apple rum. Sorry, liebe Apple-Fans, ich weiß, dass es auch viele Android-Benutzer gibt, die es dann aber trotzdem gar nicht gerne haben, wenn man Apple angreift, weil sie vielleicht auch andere Geräte natürlich von Apple haben oder auch vielleicht auch ein iPhone noch haben. Zusätzlich ist ja nicht gesagt, dass normaler Anwender sich hier in dieses Sandkastengeplänkel einlassen muss, ja, von wegen, meins ist aber besser als deins, ja. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben beides und sind eigentlich mit beiden ganz gut zufrieden. Ja. Nur, ich bitte halt aus dem Grund ein bisschen um Verständnis, weil Apple hat sich das auch selbst eingebrockt, solche Reaktionen, solche heftigen, auch wie jetzt eben von Google oder auch halt unsere Schelte, die wir in den letzten Wochen ablassen. Dann, wer sich so verhält, der provoziert es auch raus, ja, dass er mal die Meinung gesagt bekommt. Und ich war früher auch ein Apple-Fan, ja. Es steht Oh sogar, ja. es steht, ja, also Mo kann das auch bezeugen, ja, also es steht hier immer noch ein MacBook Pro rum, 2,2 Santa Rosa Chipsatz, ja. Aber irgendwann, ja, habe ich halt eben für mich kein, nicht mehr gesehen, wie ich eine Firma, die eben solche Machenschaften, das ist ja nicht nur das, ich verfolge das über Jahren. Das hat angefangen mit dem, wo man Blogger unter Druck gesetzt hat, ja, dass man das und das nicht schreiben soll oder das und das eben nicht negativ darstellen soll, ist unglaublich eigentlich gewesen. Und da hat es bei mir eben schon Alarm gegeben, ja. Das hat sich dann eben immer weiter hinaus posaunt oder hinaus nee, aufgebaut, möchte ich sagen, ja. Dann eben das Letzte, was ich noch weiß, wo ich dann gesagt habe, so, das war's mit Apple, das war die Kampagne da für eine Worldwide Developers Conference, die gestartet hat mit Start your photocopiers, ja, um da auf die Konkurrenz zu quasi hinzudeuten. Also hier ist die neue Worldwide Developers Conference. So, jetzt könnt ihr anfangen, uns zu kopieren. Wir haben wieder neue Kopierverlagen für euch. Ja. Und in derselben Vorstellung haben die dann das Dashboard gezeigt, das meiner Meinung nach eben ganz klar geklaut war von dem, was heute Confabulator war. Und der Entwickler damals war halt auch nicht sehr begeistert, hat es aber eben sich nicht getraut, gegen Apple vorzugehen, weil eben die Marktmacht doch ziemlich groß ist. Und so viel zu dem Thema Kopieren. Ja, also Apple hat schon so viel in seiner Firmengeschichte kopiert, das sollte man eigentlich ganz ruhig sein und kleine Brötchen backen. Ja. Und nicht mit Also solchen Sachen um sich schmeißen. Ja. jeder, der die Wahrheit wissen will, der sollte sich mal den Film angucken. Wie heißt er nochmal genau? Silicon Valley. Pirates of Silicon Valley. Pirates of Silicon Valley, genau. Und dann sieht man mal, auf was Apple überhaupt gegründet Ja, wurde. ja. Ich meine, der Anfang ist ja noch ganz klasse. Interessant wird's, wenn es um ein mausgesteuertes Betriebssystem geht. Und dann geht's richtig rund. Ich sage nur, guckt's euch an. Das ist nämlich wahrheitsgemäß. Dieser Film ist ein sehr spannender Film übrigens, sehr gut besetzt auch. Und dann wird euch einiges über die großen Giganten wie Apple oder Microsoft klar. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, man kann Und über dazu, Steve Jobs. ja, man kann dazu stehen, wie man will, aber wer halt sich so am Markt verhält, ja, und so auf die Pauke haut, dann muss eben auch damit rechnen, dass eben auch zurückgehauen wird. Und ich bin froh, dass eben Google das auch jetzt macht. Ich wäre auch froh, wenn Microsoft sich nicht so auf Google einschießen wird, aber es kommt wahrscheinlich daher, weil Microsoft ja immer noch ein paar Aktienanteile, soweit ich weiß, besitzt an Apple. Ja, kein Wunder, dass sie sich nicht in den eigenen Schwanz dann beißen. Aber ich finde es auch schade, Microsoft könnte da auch eine eigene Position beziehen und auch sehen, dass sie sich gerade, ja, sagen wir mal, ihrem eigenen Untergang entgegen oder zu bewegen. Wenn sie nämlich weiterhin meinen, dass sie in Apple einen Verbündeten haben gegen das böse Google, dann tut mir Microsoft eigentlich noch mehr leid als Apple. Sorry. So, jetzt sind wir total vom Thema Android weg. ja, Und bei meinen ja. persönlichen Meinungen und Ansichten. Nein, also die eigentlich gar nichts zu suchen haben hier drin. Dein Schlusswort, da möchte ich jetzt noch was dazu sagen. Ja. Also wenn ich jetzt wieder zurückgreifen kann, darf auf Pirates of Silicon Valley, wer das gesehen hat, wird verstehen, warum wir diese Beziehung zwischen Microsoft und Apple, jetzt gerade was die Nortle-Patente betrifft, in Frage stellen. Mhm. Ja. Weil die haben sich gegenseitig immer verarscht. Ja, eigentlich. Ist knallhart so. Und dass da jetzt tatsächlich, da kommt noch was. Das wird noch interessant werden. Die werden sich gegenseitig noch ein bisschen, naja. Wollen wir jetzt nichts prophezeien, was vielleicht nicht kommt. Wir sind ja hier nicht im Wunschkonzert. auf jeden Fall zum Schlusswort, der Schritt ist gigantisch. Ja. Von Google. Vor allen Dingen, dass sie sich auch in eine komplett neue Branche reintrauen. Finde ich Respekt, also absolut, weil ich meine, Google hat ja nie produziert, die haben ja immer nur, Dienste angeboten. Genau. Und das Produzieren ist ja schon wieder ein anderes Thema, aber Google ist stark und Google hat wahnsinnig viel in der Hinterhand. Mhm. Ich denke, dass die eine Riesenstrategie haben, die wir uns noch gar nicht so vollständig vorstellen können. Genau. Das wird jetzt nach und nach kommen und irgendwann, ich bin mir sicher, irgendwann werden wir einen Bericht bringen über dieses Thema, was uns alle von Sesseln haut. Ja. Na gut, okay. Gut, schönes Schlusswort. Bevor wir uns jetzt in das Mobilfunk-Armageddon hineinsteigern, ja, kommen wir am besten zu Apps der Woche. Magst du zuerst? Weil dann ist es, glaube ich, ein bisschen länger diesmal, ne? Ja, so lang wird es auch nicht sein. Fang mal an. Ich hatte einen kurzen Hinweis von, ich weiß gar nicht, wer das eigentlich war. Jetzt nicht böse sein, wenn ich einen falschen Namen sage. Ich meine, es war Notches. Dass TeamSpeak 3 mit einer App auf dem Android-Markt gestartet ist, mit einer Beta-Version für TeamSpeak 3. Mhm. Ich kenne TeamSpeak noch so ein bisschen aus der Gamer-Zeit und aus einer Zeit, wo man auch mal über diese, sag ich mal, Channels mit mehreren Leuten gleichzeitig Voice gechattet hat. Das ist aber dann bei mir irgendwo ins Nirvana versunken. Das letzte, was ich benutzt habe, war, glaube ich, X-Fire in der Richtung. Das kennt Rio auch noch. Ja, X-Fire, genau. Genau, da haben wir eigentlich immer mitgezockt und ja, wie gesagt, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe mir das jetzt Ganze nochmal angeguckt, habe mir TeamSpeak 3 angeguckt, auf Linux, auf Windows und halt eben die App und bin sehr positiv überrascht. Also es funktioniert als Beta-Version, es ist ja immer noch Beta-Phase, leider noch nicht ganz so stabil unter Android, also es kommt schon hin und wieder mal ein Absturz oder ein kleines Problemchen. Aber im Gro funktioniert's. Die Sprachqualität ist für den Zweck ausreichend. Mhm. Wobei, zum Zweck komme ich gleich noch, weil viele fragen sich, was soll ich damit? Ich kann doch telefonieren. die Software auf Linux-PC möchte ich jetzt nicht ganz so genau eingehen, aber die Idee liegt eigentlich dabei, dass halt eben nicht 1, 2, 3, sondern wirklich viele Leute per, wie sagt man, Voice-Button telefonieren, quatschen können. Mhm. Und was ich mir vorstellen kann als App, was diese Software auch so heraushebt, man kann Outdoor-Games damit, sag ich mal, bewerkstelligen. Also so Real-Outdoor-Games meinst du? Ja, also das, was man früher mit Battlefield gemacht hat, dass man halt miteinander gequatscht hat, sich gegenseitig koordiniert hat, das kann man jetzt theoretisch mit Paintball oder so machen. Oder irgendwelchen anderen. Ich meine, es gibt ja viele Outdoor-Games, die heute gemacht werden von Rollenspielen, von, sag ich mal, Kriegsgames und so. Sag doch einfach als Funkgerätersatz. Ja, weil man genau, hat ja die Funkgeräte so normalerweise bei diesen Art von Spielen, wo man sich mit Funkgeräten verständigen kann. Die haben natürlich auch ein paar Probleme, es geht nicht so weit und so. Und da könnte, da wäre das zum Beispiel. NATO hat dann noch so seine Google Maps Karte auf dem PC und koordiniert die Jungs von zu Hause aus. Weil, ja, wieso? Stell dir mal vor, Latitude, alle haben Latitude, er koordiniert die Jungs durch den Dschungel, jetzt übertrieben. Also ich kann mir da viel witzige Sachen vorstellen, was man da machen kann. Und was mich auch überrascht hat, ich habe mein Headset mal angeschlossen, einfach mal so aus Spaß, um ein bisschen zu probieren, mein Bluetooth-Headset. Wobei ich das gleich dazu sagen muss, das könnt ihr natürlich outdoor vergessen, weil dann ist nach einer halben Stunde das Akku leer. Aber was interessant war, die Taste, diese Steuertaste vom Headset, konnte man dazu benutzen, um zu sprechen. Mhm. Und das fand ich gut. Mhm. Also man hat dann wirklich so wie in einem, sag ich mal, Agentenfilm so Finger ans Ohr, so wieder losgegangen. Und das hat funktioniert. Okay. Nee, also ich finde es eine tolle Idee. Im Moment gibt es da nicht so viel in der Richtung. Ist natürlich kein Telefonierersatz, sondern ist halt eben nur für diese Zwecke gedacht, dass man vielleicht mal solche Spielchen macht oder halt als Sprachchat. Da ist es auch noch interessant, dass man sagt, man trifft sich in einem Raum und in dem Raum sind halt irgendwelche Leute, was weiß ich, Thema, wo gehe ich am Samstagabend hin oder so und kann sich dann da austauschen. Na gut, okay. Ich bin noch nicht ganz fertig, was mich auch absolut vom Stuhl gehauen hat, es hat sogar mit GPS funktioniert. Okay. Also es war unglaublich, selbst mit geringster Bandbreite hat das funktioniert. Mhm. Zwar sprachqualitativ war es nicht mehr so toll, aber es hat funktioniert. Man kann auch ganz normal jetzt, also wenn man zum Beispiel auf dem Server ist, der auch normal Desktop TeamSpeak Programme laufen hat, kann man auch darauf zugreifen, ganz normal dann mit dem Mobiltelefon mit diesen Leuten chatten. Geht das? Richtig, genau. Also ich mache den ganz normalen TeamSpeak Server auf und kann dann auf die Channels zugreifen und mit den Leuten quatschen. Gut, okay. Also es gibt da keine Einschränkungen, außer es funktioniert momentan ausschließlich mit TeamSpeak 3. Es gibt kein TeamSpeak 2 Android-Client. Okay, gut. Gut. Jetzt fertig? Ja, Baby. Gut, dann komme ich mit etwas eigentlich relativ unspektakulärem im Gegensatz zu dem TeamSpeak 3 Client. Das ist recht unspektakulär. Es ist ein Widget, ein kleines. Ja. Ein bisschen. Ja, goldig, ne? Und in der Tat ist dieses Widget goldig. Ja. Denn das ist eigentlich, es ist ein Batterie-Widget. Ja, ich halte es mal hier rein. Moment, ich mache das mal groß. Nein, das wollt ihr nicht. So. Ruhig gut, halten. Man kann es überhaupt nicht erkennen. Ja, also das hier ist das Widget da. Ne? Da. Und das ist. Es ist auf mehrere Arten her ganz lustig. Einmal zeigt es ganz simpel natürlich nur an, wie der Ladestand ist. Ja. Normalerweise habe ich so Batterieanzeige-Widgets ja nie so großartig gemocht, weil die verbrauchen im Endeffekt noch Batterie selbst, ja, so dass das anzeigen, ja, das ist schlimm genug. Das hält sich bei dem hier aber in Grenzen. Ich konnte da jetzt nichts Signifikantes feststellen. Stattdessen ist es wirklich optisch sehr, sehr schön. Wer also Anime- und Manga-Charaktere mag, der wird sich da sehr, sehr, sehr freuen darüber. Es gibt vier verschiedene Charaktere zur Auswahl, die man da benutzen kann. Das ist einmal, das wird es euch jetzt nicht sagen, das wird ist einmal der Charakter Aikrette, der ist speziell offenbar entwickelt worden für dieses Ding. Dann gibt es ein Japanese Schoolgirl und ein japanisches Girl im Kimono. Ja, sehr, sehr schön gemacht, ganz harmlos, also nichts Schlimmes, eben ganz normal, schön Manga und Anime-mäßig. Und da das hat nebendran auch eben noch zu anzeigen, ja, wie der Zustand des Akkus ist, also nicht nur der Ladezustand, sondern auch der Zustand an sich, ob der Akku eben noch im guten Zustand ist oder auch bald ersetzt werden muss. Das heißt, das kann man ja auch messen, ja, und genau das macht dieses Programm auch. Nebenbei, wenn man drauf drückt, kommen dann immer noch so liebe Sprüche an den Besitzer, dessen Namen man natürlich auch vorgeben kann, ja. Und so sagt mir hier zum Beispiel das Widget gerade: Rio, du bist süßer als du denkst. Ist das nicht schön, ja? Oh. Ist in Englisch, kann man auch in Japanisch stellen. Und daher kommt das Widget auch aus Japan und ich finde es sehr, sehr schön. Hab's mir drauf gemacht aufs Tablet und auf das Handy. Und ja, also ich habe keine negativen Einflüsse gemerkt, also es ist weder langsamer noch verbraucht es mehr Batterie und deswegen ist es als Batterie-Widget ganz gut. Was ich nicht verstanden habe bisher, manchmal, sagt einem dieser Charakter auch tatsächlich ganz nützlichen Sachen, nämlich eine genaue Ansage, wie viel Millivolt zum Beispiel im Akku noch vorhanden ist, ja, nochmal die genaue Prozentzahl etc. etc. Prozentzahl steht normalerweise nebendran immer, ja, aber dennoch, aber wie man das jetzt bewusst quasi bekommen kann, ja, das konnte ich nicht rausfinden, ja, also das habe ich noch nicht rausgefunden. Und ja, muss mal schauen, denke ich demnächst bei dem Entwickler nochmal anfragen. Übrigens ist der Entwickler auch sehr, ja, wie sagt man, meldefreudig. Er reagiert also sofort auf Sachen. Ich habe zum Beispiel ihm geschrieben, dass es doch schön wäre, wenn man bei diesem Widget die Sprache frei einstellen könnte und nicht nur die Sprache benutzen kann, die eben im Gerät eingestellt ist. Und 24 Stunden später war das Widget zum Einstellen von den Sprachen. Wahnsinn, super. Ja. Also, Aigrette nennt sich das. Und das gibt es im Android Market. Link ist natürlich im Artikel wieder vorhanden. Ja, und ich würde mal sagen, das war's, ne? Das war's, ja. Das war's. Wahnsinn. Deswegen muss ich hier ganz Moment hier mal. Das ist ja schlimm hier. Das Outro, so. Es geht hier alles ein bisschen schlechter als sonst, weil ich muss immer noch mit dem Tablet hier alles machen. Mein Laptop ist immer noch nicht ersetzt. So was. Ja, ne? Okay, also, dann, wo ist hier die Docs-App, brauche ich noch? Ich muss doch sagen, wo ihr uns erreichen könnt, nämlich bei Twitter @AndroidCast, Facebook Uncast-Page, Facebook meine ich, Uncast-Page, E-Mail uncast@thenetcast.com und die Seite mit dem Begleitartikel, mit den ganzen Links und so weiter und da, wo ihr auch die Kommentare hinterlassen könnt, wo wir uns immer besonders drauf freuen, findet ihr unter uncast.thenetcasts.com, Mehrzahl thenetcasts. Okay? Dann sag ich, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und tschüss. Tschüss.